habe es mir 2 Stunden gegeben und da ich ehrlich bin, war es richtig langweilig. Da gehört zwischendrin Musik, mal so ein Witz, so erreicht man was, Kumpel. Ansonsten war es echt nicht unterhaltsam. Die Sendung muss um 100% besser werden. Die Sendung kann viel besser werden, wenn man zwischendrin Musik und ein paar Witze einbaut. Dann ist es unterhaltsamer. Bitte Gas geben. Säugetiere war sehr, sehr langweilig und so wird das nix. Ihr braucht Action, Power und Unterhaltung, aber vor allem zwischendrin Musik. Dankeschön.